Legende kehrt zurück. Radio 100. Nur heute und nur für diesen Tag. Auf UKW 88,4 oder im Internet unter radio100.de. Radio 100. Was? Ja, ist auch so näher ran, ja. So, so nah. So, das ja. Gut, ist so prima, ja. Ich höre mich auch gut. Wunderbar. Ich habe auch was gegen Husten, falls ich einen Hustenanfall kriege. Hier ist der erste Nachtflug nach meinem Ende bei Radio 100 im Dezember 1988 am Mikrofon Hans Hütt. Links von mir sitzt Wolfgang Müller, aka die tödliche Doris. Wir kennen uns seit 1979. Damals habe ich für den Verlag Rosa Winkel mit dir ein Band unter dem Titel Schwul-Comics veröffentlicht. Ja. Das war das gleiche Jahr, in welchem der erste Comic von Ralf König ebenso im Verlag Rosa Winkel erschien ist. Richtig. Du bist damals gerade frisch aus Wolfsburg nach Berlin gezogen, ja. Und warst, das war wirklich bemerkenswert, schon damals als sehr, sehr junger Künstler davon überzeugt, dass dir eine weltweite Karriere bevorsteht, von der man noch nichts wusste, ja. Aber die Gewissheit, dass aus dir ein ganzes Werk hervorkommen würde, ja. Die spross dir aus jeder Pore. Ja, komisch, das war wirklich so, weil ich hatte ja in Wolfsburg hatte ich erstmal so eine Gay Liberation Group gegründet, ja. Mit 18, ja. War so quasi tapfer, allein auf weiter Flur und habe mich für moderne Kunst total interessiert. Mhm. Und mir fiel halt so auf, wie viel ungesehen ist und dachte, das ist ja ein, also wenn Leute sagten, es gibt alles in der Kunst, alles ist gemacht, da dachte ich mal, absurd. Ja. Es gibt so viele Sachen, die es bereits gibt und gar nicht gesehen werden. Ja. Zum Beispiel in der Diskothek in Keesdorf, Mykonos, das war so eine Diskothek auf dem Lande, da spielte man Walk on the Wild Side. Und ja. Ich habe mir den Text angeguckt und dachte, das ist irre, eine Geschichte wird da erzählt von einem Transvestiten, der aus Miami zieht nach New York und so. Das sind ja richtig, und der kommt jetzt nach Keesdorf, nach ja. Wolfsburg-Keesdorf, in meine Disco, in dieses furchtbare Kaff, kommt so eine... Ne? Ja. Holly Woodlawn war das, ne? Das ist ja der Vorbild zu dem ja. Song. Ja, und da dachte ich, da ist viel zu tun. Und du hast es dann auch gemacht. Also du hast ja. zwar noch die Anfänge als Barschlampe im anderen Ufer begonnen, aber gleichzeitig begann eben auch schon die Arbeit an deinem Lebenswerk. Mhm. Wann hattest du dich mit Niki Utermühlen allmählich so zu der Figur der tödlichen Doris entwickelt? Wir haben 1979, also 1980 bin ich in der HDK, UDK, habe ich mich beworben, und ich bin ja so aus der Schule geflogen und so, hatte also quasi kein richtiges gutes Zeugnis und nix, konnte also quasi Kunststudium machen. Das war für mich sozusagen die absolute Rettung, und dort lernte ich die Nikolaus Utermühlen kennen, und zu meinen ersten Vorträgen in dem Seminar gehörte zum Beispiel Valerie Solanas Society for Cutting Up Men. Das habe ich irgendwie vorgetragen. Die haben mich natürlich alle komisch angeguckt. Ich habe das natürlich auch das Buch geliebt, mit Humor auch, den Humor auch gesehen, der da drinne steckt. Also, ne? Man muss das ja auch so, der Mann ist eine verkrüppelte Frau, weil er hat XY-Gen, ihm fehlt ein Stück. Frauen haben XX, die sind vollständig, komplett. Ich fand das wunderbar, diesen Vortrag gemacht, und der Niki war, glaube ich, der einzige meiner Klasse, der richtig gut fand. Der ist auch verstanden. Laut gelacht. Ja, der richtig laut gelacht hat, dem das irgendwie gefallen hat. Wir fanden das natürlich nicht gut, dass sie den Wall dann, ne? Mhm. Das ist natürlich okay, nicht okay. Aber auf jeden Fall habe ich dann mich mit ihm gut verstanden und ja. ein bisschen mit Kunst ausgetauscht. Und wir haben gemerkt, ich habe gesagt, machen wir doch eine Band. Da kam auch noch Gudrun Gut dazu. Nee, Gudrun Gut nicht. Die war auch im selben ja. Professor, aber das war erst Chris Dreier. Okay. Und dann kam Tabea Blumstein über meinen Job im anderen Ufer und so weiter. Ja. Aber erst waren es halt nur zwei Männer. Mhm. Ich habe immer gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass es ein bisschen gemischter ist. Aber es muss natürlich jemand Tolles sein, wie Tabea. Ja. Ja. Die war super, Tabea Blumstein. Die war die Freundin von Ulrike Oettinger. Ja, die war damals mit, genau, Freundin von der. Und Tabea war halt ganz mondän, sieht sie auch immer noch aus, super gut aus. Und war einfach so vom ganzen Verhalten, also sehr untypisch und unüblich. Also so. Das ist so die gleiche Zeit, in welcher auch die großen Filme, die Werner Schröter, Elfie Mikesch mit Magdalena Montezuma gedreht haben. Hast du den Film Macumba in Erinnerung mit Magdalena Montezuma und Bernd Broderup? Nee, den nicht, aber ich habe neben Malina oder so, den habe ich gesehen zum Beispiel. Also bei dem Film, an den ich mich jetzt gerade erinnere, Macumba, gibt es einen Helden, einen Privatdetektiv, der hofft, sein Geschäftsmodell des öden Schnüfflers also in große Form zu bringen, und er hat eine Vorhersage entwickelt. Ich weiß, wann genau das nächste Verbrechen an welchem Ort stattfindet, und dann bin ich da und kläre das dann auch gleich auf, was er in seiner Vorhersage nicht wahrgenommen hat, dass er selber Opfer des Verbrechens werden würde. Und in dem Abbruchhaus, in dem die Wohngemeinschaft von Magdalena Montezuma wohnte, hatte er dann also so einen Treppensturz. Magdalena Montezuma hat in ihr Tagebuch geschrieben: Wir ließen den Ekel zur täglichen Suppe werden. Das war so die Welt dieser Elfie Mikesch-Filme. Ja. Und an die habe ich mich jetzt gerade plötzlich, ich weiß gar nicht, welcher Flash das verursacht hat, erinnert. Naja, das war ja... Tabea war auch so. War ein überschaubares Umfeld. Und ich meine, Tabea fiel mir dann auf, es gab so eine Art Interview, so jemand versuchte so ein bisschen das zu imitieren aus Amerika, von Annie Wall, die Zeitung Interview. Die ist nur zwei, drei Nummern existiert. Und ich habe die Zeichnung von Tabea, fand ich genial. Die hatte plötzlich, die hatte Mode, eine Modestrecke war da, und da waren zwei Männer, vielleicht war das auch Job, keine Ahnung, ziemlich konventionell, und Tabeas Sachen waren völlig unkonventionell. Das waren total dicke Frauen mit amputierten Beinen. Also das, was wir heute auf dem Laufsteg teilweise haben und so gefeiert wird als, ne, fällt raus aus Normen. Und Tabea hat eine ganze Strecke mit solchen Sachen. Frauen, die Tattoos hatten an beiden Armen, Hakenkreuz, Hammer und Sichel, alles durcheinander. Oder also auch von der Figur her überhaupt nicht. Und dann sagte ich zu ihr, das ist doch toll, habe ich gesehen. Dann sagt sie, ach, das freut mich, dass dir das gefällt. Die haben mich nämlich angerufen vom Interview und gesagt, ob ich das ernst meine. Die haben gedacht, ich mache Witze. Mhm. Und dann haben die noch gebettelt, damit sie Bilder von ihr kriegen. Und die haben sie so klein reingeklebt und alles ganz klein verkleinert, dass man es kaum erkennen konnte. Ich habe gedacht, so wäre ich da Redakteur, ich hätte die Seiten groß gemacht, die fielen total raus. Du hast heute eine Playlist mitgebracht von einer Platte, die in einem von dir sehr geschätzten Label jetzt in Amerika neu rausgekommen ist. Und da wollen wir jetzt den ersten Titel spielen. Sag was dazu, wie es zu dieser Neuveröffentlichung gekommen ist. Ja, also vor drei Jahren hat mich der Labelchef, das ist also ein Label, das Superieur Viadukt, und das ist Etat Sony, ist jetzt so ein Sublabel. Und die bringen so Platten raus wie alte Aufnahmen von Devo, Residence, also The Fall, also richtig klasse Bands werden da veröffentlicht, also wieder aufgelegt mit natürlich ganz legal, also keine Raubpressung. Und der hat mich halt angeschrieben, meinte, er ist ein ganz großer Fan, das ist eine ganz wichtige Platte für ihn und für eine bestimmte Szene da, hat die Kultruf, diese Schallplatte. Und dann habe ich mit ihm mich getroffen, der war super nett. Und jetzt erscheint die im März, nach 30 Jahren, ne, erscheint Tödliche Doris. $22 haben wir gelesen, ne? Ja, die ist teuer, weil die hat... $22. Ja, das liegt aber daran, und die, du musst auch Porto noch zahlen. Es gibt aber das 16-seitige Beiheft. Und das gibt's, das ist so selten, deswegen ist die Platte, wird die heute für über 100 Euro gehandelt, wenn noch das Beiheft dabei ist. Weil damals hat ja Hilsberg sie nicht bezahlt, die Rechnung. Der hat ja nie Rechnungen gerne bezahlt, aber das war jedenfalls so, dass er... bisschen laut, ne? Hier. Also der hat jedenfalls die, ich habe extra so ein billiges Druckerei, Dressler, die den Merve-Verlag gedruckt hat, aber der hat die Rechnung dann irgendwie die erste Rate nicht bezahlt, sodass sie die ganzen Hefte im Müll geworfen haben. Und das kann man sie endlich mal haben. Da gibt es nur 500, sind nur übrig geblieben. Damals. Dann spielen wir den ersten Take von deiner Playlist, dann geht's gleich weiter. Von Wolfgang Müller, der tödlichen Doris. Mädchen, Herzen fliegen durch. at you. You can try to follow me. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Ich tanz mit dir, du tanzt mit mir. Ich tanz mit dir, du tanzt mit mir. Wir tanzen konzentriert. Das ist meine Liebe zu dir. Ich will dich abhängig machen von mir. Du sollst genauso sein wie ich. Du sollst mein Zwilling sein. Das ist meine Liebe zu dir. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Das war's, das wäre jetzt richtig, ja. Das richtig. Aber man kann jetzt was sagen, ne? Ja, genau. Oder? Hört man das? Ja, also das ist jetzt ein bisschen chaotisch gelaufen. Das letzte Stück wurde jetzt zuerst gespielt und das zweite Stück, was man hörte, das war die Coverversion des Stückes von Tödliche Dos. Jetzt hört man gleich das Originalstück. Wir tanzen im Viereck von der Tödlichen Dos von 1981. Wunderbar. Thank you. Eck, das ist ja ein Lied, das in dieser heiseren, fast so im Imperativ mit Ausrufezeichen und mit so einer Erbitterung vorgebrachtes Stück, das in dieser Zeit alles andere als die Idee des Tanzes, sondern so eine kontrapunktische Idee gezeigt hat. Ne? Also wer darauf tanzen wollte, der unterwarf sich einem Regime der Verzweiflung, wenn man das so hört. Ja, das kann man sagen. Ich meine, die Idee zu dem Stück, also den Text, das ist mir im Dschungel aufgefallen, weil im Dschungel galt ja damals auch generell überhaupt Individualisierung. Ja. Jeder sollte möglichst anders sein wie der andere, sich selber entfalten, und schließlich sind alle ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und ich habe gemerkt, dass interessanterweise dieses Regime dieser Individualisierung die Leute unheimlich gleich macht. Ja. Das heißt also, selbst da entstehen wieder Ähnlichkeiten. Das heißt, jede Diskothek bildet irgendwelche unsichtbaren Normen auf. Das heißt, du gehst in diesen Laden rein und die tanzen alle so ein bisschen so, mit dem rechten Arm nach oben links und so, in dem anderen auch. Es fallen immer ein paar Leute raus, aber es gibt so eine Angleichung. Ne? Genau, also das ist sozusagen der blinde Fleck in dem, was dann die Sozialforscher Individualisierung genannt hatten, die sowas wie eine Norm Null, eine Indifferenz der Differenz erzeugt hatte. Und jeder fühlte sich ganz eigen. Mhm. Und da war die tödliche Doris mit einem solchen Lied mit einem Mal sowas wie ein Quadrat der Individualisierung und sagte, okay, ihr könnt euch vorstellen, dass ihr noch einzelne Wesen, Monaden oder so etwas Ähnliches seid, aber macht euch mal klar, was da tatsächlich hinter der Kulisse abläuft. Ne? Also ihr habt im Grunde so akustisch eine Störspur in das Selbstgefühl gelegt. Ja, und passt auch eigentlich zu dieser Konstruktion der Doris, die ja quasi ungreifbar, also wie kann man eigentlich eine Persönlichkeit, Individualität, Persönlichkeit der tödlichen Doris, konstruieren durch Dekonstruktion? Wie weit kann man das treiben? Ja. Also erste LP, kann man 13 verschiedene Stücke machen, die sich scheinbar alle widersprechen. Mhm. Weil in der Popmusik geht es ja so, du bist der romantische Sänger oder du bist der Hardcore. Jeder hat so eine Rolle. Ja. Und ist es möglich, seine Rolle sozusagen ständig zu wandeln, aber immer in Einzelsegmenten, dass du meinetwegen 13 Charaktere hast, ein banales Stück, ein romantisches Stück, ein albernes, ein ernstes, und es ist jeweils immer ernst gemeint. Ja. Es ist nicht ironisch. Welches Stück würdest du jetzt aus den Sachen, die du mitgespielt hattest, als nächstes spielen? Das ist auch mit den Technikern abgestimmt. Ja, das ist ein ganz ruhiges, und zwar, das haben wir damals, ich habe ja den Gunther Trube, das war ja so ein Kämpfer für Gehörlose, für die Rechte von Gehörlosen und Gebärdensprache, und der kam auch ins Anne Ufer damals rein, und der war dann plötzlich Teil der Gruppe der tödlichen Doris. Der hat zum Beispiel Reden gehalten, aber unangekündigt in Gebärdensprache. Mhm. Bei einer Ausstellung stand dann halt ein Gunther da und sagte, erklärt die Ausstellung, macht die Rede, und Leute erwarteten alle, jetzt kommt eine Rede, trägt vor, stand da. Nicht spricht, trägt vor. Und dann hat er richtig für die doofen Zuschauer sozusagen alles gut erklärt und sagte, ja, ich kann Ihnen ja nachher dann so einen Zettel geben, wie bei uns im gehörlosen Gottesdienst, wo der Pastor redet, wir versuchen, den Mund zu entziffern, aus dem Mund lesen, Lippen lesen, und nachher, nach dem Vortrag, haben nur die Hälfte mitgekriegt, kriegen wir so einen Zettel mit der Predigt. Das machen wir jetzt auch mal. Und der Gunther war im Studio und hat dann die Bassspuren zu dem Stück bestimmt. Ich habe gesagt, such doch die schönsten Bässe aus. Und er hat dann wirklich, der Techniker im Studio sagt immer, das geht nicht, das kann man nicht machen, dann springt die Nadel, oder man macht das nicht über 32 Dezibel oder was auch immer. Und wir haben dann richtig gekämpft dafür, dass diese Bassspuren, der Tod ist ein Skandal nach Baudrillard, nach dem... Da sind die Bassspuren von Gunther Trube bestimmt worden, vom gehörlosen Bandmitglied. Ne? Okay, wir hören das jetzt und schauen mal, was der Bass mit uns macht. Tod ist ein Skandal. Rituale Sounds aus der Psychiatrie, auf der einen Seite der Tod ist ein Skandal, auf der anderen Seite zu einem Zeitpunkt, zu welchem der Tod in der Tat massenhaft wieder in unser Leben trat, 1982. Mhm. Die AIDS-Epidemie, die bis es dann die ersten Standardtherapien gab, mähte durch Berlin und New York. Mhm. Im Hintergrund Geräusche aus der Psychiatrie auch. Mhm. Händchen klein. Händchen klein, Kyrie, so man hört also Patienten. Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich. Genau, singen Patienten da. Mhm. Aber die Wut über den Tod, die ist ja nun ein Signal, das durch den Gehörlosen vorgetragen wurde und uns anders das Leben und auch sein Ende hören macht. Mhm. Ihr seid im Grunde auch mit einem solchen Lied eine Memento Mori-Kultur eingegangen für das späte 20. Jahrhundert. Also das Überleben als Kunst geht nur, wenn die Wut über den Skandal, das Skandalon des Todes, den Leib durchzieht. Oder? Das ist schön gesagt, ja. Ja. Und wir haben damals im Verlag Rosa Winkel einen Sonderband des Sumpffiebers Medizin für schwule Männer herausgebracht, wo die ersten Nachrichten aus New York sozusagen in Vorsichtsmaßnahmen übersetzt wurden. Mein damaliger Mitbewohner Uli Markus, der seither beim Robert-Koch-Institut arbeitet, hatte erste Untersuchungsgruppen mit schwulen Männern in West-Berlin gemacht und kriegte dann eines Tages von Robert Gallo einen noch nicht zugelassenen Test, der ihm erlaubte, die Blutkonserven darauf zu prüfen, wie das denn da mit diesem unbekannten Virus tatsächlich aussieht. Und da waren schon, also Anfang der 80er Jahre, ein Großteil der an der freiwilligen Untersuchungsgruppe teilnehmenden Männer positiv. Mhm. Ich bin damals dann nach Ende von Radio 100, das ist jetzt ein großer Sprung, ich bin ja Ende 88 nach Frankfurt gezogen. Wenn ich dann zurück nach Berlin kam, hatte ich damals manchmal den Eindruck, dass ich in der Stadt mehr Tote als lebendige Menschen kenne. Das hat sich heute wieder so ein bisschen eingepegelt. Ja. Aber dann geht man dann auf den St. Matthäus-Kirchhof und schaut dann auf die Gräber und sieht die Namen all der alten Bekannten. Mhm. Ja, der Nikolaus Uttermöhlen ist ja auch gestorben, ne, an den Folgen von HIV und 96. Ja. Die Schlagzeugerin von der ersten LP beim Autounfall, also muss man auch sagen. Gemäht. Ja, ich habe ja heute vorhin auch die sieben tödlichen Unfälle im Haushalt, denn so das allgemeine Stimmungsbild war ja eher so der große nukleare Schlag kommt jetzt und Reagan dreht durch und so. Das fanden wir ja allesamt ein bisschen kitsch. Ich habe gedacht, nee, also Haushaltsunfälle, da ist die Todesursache viel höher, ist ja auch heute so. Ja. Du bist ja nicht irgendwie im Terroranschlag umgebracht, sondern beim Fensterputzen kippst du von einer Leiter oder verbrüßt der heißes Dings vor das Gesicht. Diese Chance ist ja irgendwie 100-mal größer. Mhm. Und das war natürlich so bei Tödliche Doris, also das Spiel mit dem Tod ist da nicht, kommt da häufig vor. Also das heißt, ihr wart sozusagen Protagonisten, Vordenker einer neuen Spieltheorie, die nicht den Schrecken oder dann den großen Schrecken, sondern den tatsächlichen Schrecken in den kleinen Situationen des Alltags. Richtig, weil der Tod ist ja auch wie ein Witz, wie ein schlechter Witz. Ja. Und die tödliche Doris ist ja auch der Name, ist ja wie ein schlechter Witz, der hat ja kein Pathos. Mhm. Ne? Wer ist denn die tödliche Doris? Die Leute im DDR-Lexikon der populären Musik von 86 steht drin, die tödliche Dosis. Also da steht das im Register fälschlich aufgelöst. Also sozialkritische Westberliner Band oder so. Wie viel Gramm wart ihr? Aber auf jeden Fall, damals waren natürlich Anfang der 80er und die Drogen, Heroin, wegen Christiane F., mit der ich ja auch gut bekannt war, das spielte auch eine größere Rolle. Ja. Und ich meine, Christiane, die sieht ganz fit aus bis heute. Die Bilder, die ja oft so Stereotyp entstehen vom Tod, also die sagen, ja, die Leute aus den 80ern, die Punks sind alle tot, stimmt überhaupt nicht. Ich kann ja massenweise auch Leute nennen, die in den härtesten Punk-Ecken waren, die heute irgendwie als Übersetzerin in London leben oder in England irgendwo, die Betty Moser. Und es gibt eine Menge gesungen. Iggy Pop sieht auch fit aus. Ich meine, wenn du mit 65, 70 so aussiehst, ey, hoppla. Ich meine, andere Leute sind 30 und kriegen Herzanfall oder Lungenkrebs, haben nie geraucht. Mhm. Also Also mit dem Tod muss man wirklich vorsichtig sein. Da ist viel Kitsch und viel Quatsch. Ja? Also ich habe gesagt, jetzt bei diesen Zigaretten mit den hässlichen Covern, ich gesagt, da müsste man eigentlich so einen Schuber machen mit Helmut Schmidt. Mhm. Ne? Der ist mit 98 Kettenraucher gestorben, so als Propaganda. Ja. Kannst du dann kaufen, verschiedenen Farben zum Schützen. Mhm. Ne? Und naja, also das mal zum Tod die generell. Die Helmut Schmidt-Animation. Ja, und natürlich Duchamp. Es sind übrigens immer nur die anderen, die sterben auf seinem Grabstein. Das ist auch ein toller Grabinschrift. Übrigens sind immer nur die anderen, die sterben. Mhm. Ist auch cool, oder? Wir hören jetzt ein Lied. Da ist Niki zu hören jetzt. Da ist Niki Uttermühlendorf. Genau, mit Schalmeien und so weiter. Und ja, der Schalmeien sind ja ein Musikinstrument, das der Bergbauindustrie im Wesentlichen zu verdanken ist. Ne? Ja, ist auch politisch auch und so weiter. Genau. Und das Interessante ist, die Leute haben dieses Stück alle als Elektronik. Also wir haben viele Naturinstrumente, auch akustisch zu spielende, so gespielt dass, und gemischt dann, dass die wie elektronisch anhörten, während wir elektronische Instrumente so gemacht haben, dass sie sich anhören wie nicht elektronische Elemente. Ja. Also das hört sich jetzt elektronisch an, es ist absolut Natur. Wie still ist es im Wald? Wie still es im Wald ist, wie still es im Wald ist, wie still es im Wald ist. Wie still es im Wald ist, wie still es im Wald ist, wie still es im Wald ist, wie still es im Wald ist. Nur ein Spechtkopf ab und zu an die Stämme. Nur ein Spechtkopf ab und zu an die Stämme. Nur ein Spechtkopf ab und zu an die Stämme. Hier guckt eine Totentrompete aus dem Moos. Hier guckt eine Totentrompete aus dem Moos. Hier guckt eine Totentrompete aus dem Moos. Hier guckt eine Totentrompete aus dem Moos. Hier guckt eine Totentrompete aus dem Moos. Liesel, fass mich an der Hand. Liesel, fass mich an der Hand. Liesel, fass mich an der Hand. Liesel, fass mich an der Hand. Hier kommt eine Totentrompete aus dem Moos. Hier kommt eine Totentrompete aus dem Moos. Hier kommt eine Totentrompete aus dem Moos. Liesel, fass mich an der Hand. Liesel, fass mich an der Hand. Liesel, fass mich an der Hand. Liesel, fass mich an der Hand. Liesel, fass mich an der Hand. Liesel, fass mich an der Hand. Liesel, fass mich an der Hand. Liesel, fass mich an der Hand. Liesel, fass mich an der Hand. Liesel, fass mich an der Hand. Also dieses Panikgejammere ist doch eigentlich urkomisch, wie er das gemacht hat. Ja, also ich finde es, ich habe ja mal die ganze LP übersetzen lassen von zwei Gebärdendolmetscherinnen, also von Dina Tabbert und Andrea Schulz. Die eine hat die Texte übersetzt, die andere die Stimmungen, Atmosphären. Also die haben so eine Interaktion das gemacht. Und die haben das zum Beispiel super übersetzt. Also dieses Stück kann man ganz toll in Gebärdensprache übersetzen, also gebärdensprachlich gestalten lassen. Ja. Also das zu übersetzen ist gar nicht so, man muss sich schon was ausdenken und diese Komik, Groteske oder was da halt berührt, das haben die ganz, ganz super gemacht. Die tödliche Dosis in Gebärdensprache, ja. Also das heißt wirklich die Panik aus der Stimme in eine andere Körpersprache übersetzt. Mhm. Wobei die Panik aus der Stimme ja bei einer solchen Institution wie einem Radioprogramm, das wir damals gewesen sind, zu den Urschreierfahrungen der Leute, die zuvor noch keine andere Medienerfahrung besessen hatten, gehörte. Das heißt, die Fremdheit der eigenen Stimme zu hören. Ja. Und das heißt auch, irgendwann, wenn man dann so lange auf Sendung gewesen ist, so eine gewisse Sonorität in der Stimme hatte, dann merkte man mit einem Mal, wie mit der eigenen Stimme so ganz anderen Klangregister, Gefühlsausdrücke, semantische Layers bespielt werden konnten. Andere, die behielten die Angst vor ihrer Stimme so, dass sie sich fast weigerten, Kopfhörer aufzusetzen, um den Scheiß nicht zu hören, den sie da vom Blatt abgelesen hatten. Das war wahnsinnig. Und insofern bin ich sehr glücklich, dass ich Niki Uttermühlen jetzt mit diesem Stück nochmal gehört habe. Meine Güte. Eine kleine Schweigeminute für Niki Uttermühlen. Genau. In der Minute unterhalten wir uns über Marika Röck. Genau. Die KGB-Spionin, wie jetzt herausgekommen ist. Ja. Wer hätte das gedacht? Ja, aber das ist ja so eine Sache wie mit Benno Ohnesorg. Also es kommt raus, nachdem man rauskriegt. Er war auch noch für die Stasi, also mehrfach sozusagen tätig. Der Kuras. Ja, da kommt quasi dann raus, dass er dass doch im Hinterkopf den Ohnesorg geschlossen hat. Also sogar, also die offenen Geheimnisse, die dann 40 Jahre später rauskommen durch bestimmte Umstände. Ja. Und bei Marika Röck ist ja so, die hat das erste deutsche Bambi bekommen. Ne? Ja, das war erstmal Lieblingsschauspielerin von Adolf Hitler. Ja. Und dann hat sie nach dem Krieg gesagt, ich bin ganz unpolitisch, als mich Hitler empfangen hatte, hat mich nur interessiert, was für ein Kleid ich anziehe oder so. Was für ein Dirndl ich für den KGB als Tarnung überziehe. Genau. Und es kann ja auch sein, dass sie überall dabei war. Es gibt ja so Leute, die machen überall so ein bisschen mit, damit sie im Falle eines Falles überall irgendwie wieder... Eigentlich bestehen ja viele Leute so. Ich habe zum Beispiel gerade, weil sie ja Tänzerin war, gedacht, dass die... Also die Mary Wigman, Grit Palucka, die haben beide bei Olympia getanzt, 36. Nach dem Krieg ist die eine in der DDR, die andere in BRD. Mhm. Und beide haben ihre Karriere fortgesetzt. Mhm. Wer sie nicht fortsetzen konnte, war bei Leska Gerd. Die musste emigrieren als Jüdin. Die ist 10.000 Mal interessanter eigentlich, finde ich, für mich. Die passte nicht in die BRD und nicht in die DDR. Genau, deswegen musste sie nach Sylt dann. Ja, genau, die konnte dann so, die war dann so ein Freak oder so, für die, so eine Randfigur. Und Marika Röck, weißt du, dass Leni Riefenstahl und die Leni Riefenstahl im selben Saal wie Valeska Gerd getanzt hat, im Blüthener Saal in Berlin, In den 20er Jahren haben die im selben Ort, die war ja Tänzerin, die Riefenstahl, Und ist auch interessant, wo sich dann so quasi Sachen kreuzen. Genau. Weil man heute ja auch so Leute, AfD und davor irgendwie Blockstock gemacht oder so, also so, wo so Schwenks siehst, wo du sagst, Ja, wir sind, also das ist eine schöne Beobachtung. Wir erleben im Moment eine solche Vielzahl von Schwenks, die zuvor für vollkommen unmöglich gehalten worden sind. Und ganz erratische Bewegungen, die damit einmal eintreten. Und so fast, würde ich sagen, kataklystische Katastrophen in Individualgeschichten, die in der Kollektivgeschichte dann immer nur so weggedrückt werden, weil man nicht weiß, wann trägt es mich selbst aus der Kurve und in welche Leitplanke, dann aber mit D geschrieben, werde ich dann so reingegrätscht. Ja, vor allem, weil auch in der Platte der Tötchen Doris, die natürlich die Röck jetzt keinen Hitlergruß macht, sondern sie hebt einfach ihr Bein hoch und dann steht da einfach Heil, also in der Sprechblase drin. Also sag mal, und das Stück haben wir geschrieben, Herz aus Paprika, weil die war immer die... Lieber gar kein Herz als ein Herz aus Paprika. Ja, das hören wir uns jetzt an. Der Rhythmus des Herzens. Gar kein Herz als ein Herz aus Paprika. Lieber gar kein Herz als ein Herz aus Paprika. Yeah. Das Stück? Ja. Also, wir sind ja ins Studio gegangen, ja. Als Nicht-Musiker und haben also mit unseren minimalen Möglichkeiten versucht, möglichst prägnante kleine Miniaturen zu bauen. 13 Miniaturen, die alle nicht zusammenpassen. Ja. Möglichst. Also, wenn man die Platte hört, sollte man am Schluss gar nicht mehr wissen, was wollen die jetzt. Ja. Und als Resultat dieser Platte wurden auch die Fragen gestellt, ja, was... Sehr interessant alles, aber was wollen die? Und daher kam dann der Gedanke, auch später Chören Soli zu machen. Also heißt eine Platte zu machen, die nicht jetzt eine schwarze Scheibe ist, was so Standard war, oder ne, sondern Puppenschallplatten mit kleinen Miniatursongs. Also den Körper, weil du vorhin auch vom Körper gesprochen hast, den Körper so zu verändern, dass keiner mehr über den Inhalt, über das, was er da so mit sich transportiert. Weil kein Mensch hat dann mehr über die Musik geredet tatsächlich, als die Chöre und Soli rauskamen, die so mit den Puppenschallplatten, die so Sprechpuppen drin waren. Das Stück übrigens, die Stücke, die wir ganz am Anfang versehentlich hörten, okay. Die so gescheppert haben, dieses Yukusibi KMS Fans, also so Schepper, Schepper. Mhm. Ja, und natürlich ein Stück war auch ein romantisches Stück auf der Platte und dieses Romantik hat ja auch so, deutsche Romantik, ne? Da haben wir einfach die Biologie der Dasselfliege, ich war ja immer so für Biologie immer so total interessiert. Das ist ein Parasit, das irgendwie die Eier in die Nase des Schafes und die wachsen dann in die Stirnhöhle. Also das ist ein Naturprozess, aber der ist überhaupt nicht schön. Nee, alles andere als das. Und das haben wir halt, und die Dagmar Dimitrov, das war eine Frau, die in der DDR ein paar Monate im Knast gesessen hat und dann freigekauft wurde, die war die Schlagzeugerin zu der ersten LP. Mhm. Die ist leider auch verstorben, im Autounfall 1990, also von natürlich ein Dos von der, also ne, das ist schon ein bisschen hart. Du bist der Survivor. Ja, ich bin so von der Urgruppe sozusagen das Überlebende getrieben. Allerdings hat unsere zweite Schlagzeugerin Chris Dreier, die macht tolle Sachen nach wie vor und so weiter. Also es gibt auch noch Leute, die da beteiligt waren, einige. Das Stück fliegt schnell laut Summen. Das hat also Dagmar Dimitrov, das ist die Dresdnerin Dagmar Dimitrov, die 1958 bis 1990 gelebt hat, beim Autounfall ins Leben gekommen. Damit beenden wir den Gastauftritt von Wolfgang Müller im Nachtflug. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Danke, Hans. Und jetzt fliegt schnell laut summend. Auf Wiedersehen, Wolfgang Müller, aka die tödliche Doris. Tschüss. Fliegt schnell laut summend, steht rüttelnd in der Luft, hat purpurnstrahlende Augen, liebt Sonnenschein. Gelbe Flecken, grün gefleckt, dicht behaart, bräunlich gelb, trübe Flügel. August, September. Spritzt seine Eier in die Nase des Schafes, Stirnhülle voller Larven. Larven durchwandern den Tierleib, lassen sich fallen und verpuppen im Wiesengrund. Fliegt schnell laut summend. Liebt Sonnenschein. Liebt und strahlende Augen. Liebt Sonnenschein. Liebt Sonnenschein. Hat Purpur und strahlende Augen. Liebt Sonnenschein. Robert ist allein zu Hause. Voller Gedanken fährt er mit seinem Zeigefinger die Furchen auf der mit Breitkord überzogenen Matratze nach. Eben hat Moni angerufen. Sie könnten vielleicht zusammen etwas unternehmen. Endlich klingelt es und sie entschließen sich, in den neu angelaufenen Film zu gehen. Später sind sie immer öfter zusammen und Moni hat auch wegen Roberts besonderer Zärtlichkeit gerne Verkehr mit ihm. Als sie jedoch in die FDP eintritt, will Robert sich von ihr trennen. Weil ein Kind unterwegs ist, heiraten die beiden auf Drängen ihrer Eltern doch. Der Junge heißt Micha. Damit er später einmal besser dasteht und studieren kann, muss Moni durch einen Halbtagsjob dazu verdienen. Als es endlich soweit ist, ist Michael schon ins Ausland gegangen, wo er nach Jahren zufällig vom Tod seines Vaters erfährt. Es berührt ihn nicht sehr. Er hat ja inzwischen selbst schon 3 Kinder, von denen der jüngste Pilot werden will und es tatsächlich erreicht, aber in einem Flugzeugunglück umkommt, das niemals ganz aufgeklärt wird. Geht weiter mit 2 neuen Gästen. Im Studio begrüße ich den Philosophen Daniel Pascal Zorn aus Bochum. Hallo. Hallo. Und den Schriftsteller und Historiker Per Leo. der vor 2 Jahren mit seinem Buch Blut und Boden. Flut und Boden auf die Shortlist des Leipziger Buchpreises gekommen ist und das ich mit großem Gewinn gelesen habe, großem Vergnügen und großer Anteilnahme. Die Familiengeschichte seines Großvaters und der unterschiedlichen Entwicklungen, die er nach der Arbeit und seine Familie nach der Arbeit im Reichssicherheitshauptamt geleistet hat. Rasse und Siedlungshauptamt. Hallo. Anlass für diesen späten Abend im Nachtflug ist ein jetzt gerade auch tatsächlich von Herrn Zorn mitgebrachtes Buch Logik für Demokraten, das, wie der Verlag gesagt hat, am 11. März den Erstverkaufstag haben wird und in welchem der Philosoph weit ab von den Diskussionen, die uns in der aktuellen Politik bewegen, den Versuch unternimmt, die populistische Praxis mit Beispielen aus der Antike zu dekonstruieren und dazu eine Haltung zu entwickeln. Das ist ja erst einmal eine erstaunliche Distanz, die Sie da aufbauen und die sozusagen erst, das ist mein Eindruck, danach schreit, wie aktualisiere ich das jetzt in Diskussionen, wie, sagen wir mal, nach dem Höcke-Redenauftritt in Dresden, wie finde ich da in der Performance von AfD-Politikern wie ihm und Poggenburg Ansatzpunkte, die in der politischen Rhetorik schon auch vor 2000 Jahren präfiguriert worden sind. Ja, also im Prinzip geht es darum, dass man Rede von einem Politiker oder von wem auch immer, der sich im öffentlichen Diskurs äußert, als Argument ernst nimmt. Und wenn man sich das mal anschaut, dann kann man durchaus feststellen, dass das, was zum Beispiel AfD-Politiker, aber auch andere Politiker anderer Parteien, aber auch Leute im öffentlichen Diskurs, also ganz normale Menschen, für Argumente verwenden, dass das Argumentationsformen sind, die wir eben schon bei den antiken Sophisten wiederfinden. Und dass die Philosophie sich seit 2500 Jahren mehr oder weniger, das wird manchmal ein bisschen zugedeckt, aber es kommt immer wieder hoch, mehr oder weniger sich eben mit der Auflösung dieser Argumentationsfiguren beschäftigt, insofern sie eben Fehlschlüsse sind. Und die Aktualisierung ist da sozusagen von der Rede her ohne Probleme möglich, weil es nicht an den historischen Kontext gebunden ist, sondern tatsächlich an eine Argumentationsstruktur. Ja. Das klingt so ein bisschen, wenn ich mir das vorzustellen versuche, dass man da so unfreiwillig Zeuge eines abseitigen Gespräches, sagen wir, in einem öffentlichen Verkehrsunternehmen wird, wo man dann so reingrätscht und sagt, also nach den Gesichtspunkten, die die antike Philosophie und Rhetorik entwickelt hat, können wir das Gespräch jetzt so dekonstruieren, dass Sie erst einmal Abstand von dem, was Sie da als Überzeugung und Setzung formulieren, zu nehmen versuchen. Das heißt, Sie grätschen da schon ziemlich hart in die Selbstverständlichkeit und das vermeintliche Recht, Unsinn reden zu dürfen, rein. Mit welcher Legitimität kommen Sie auf diese Idee? Also ich will nicht zu weit sagen, dass Sie die Akteure der populistischen Rhetorik bevormunden, sondern es ist ja eher so, dass Sie ihnen den vorlauten Mund sozusagen ein wenig entwaffnen, weil tatsächlich da durch Setzungen und andere Dinge argumentativ nicht unbedingt stichhaltige Sachen gesagt werden. Genau, also die Legitimität ergibt sich meines Erachtens daraus, dass da Dinge öffentlich geäußert werden, da werden Behauptungen aufgestellt und es wird ein Geltungsanspruch erhoben. Ja. Und Geltungsanspruch bedeutet für mich als Debattenteilnehmer zunächst mal, ich soll da zustimmen. Und dann darf ich jederzeit fragen, warum soll ich eigentlich zustimmen? Und was ist dann zustimmungswürdig oder bedürftig? Na, zunächst mal ist derjenige, der eine Behauptung aufstellt, begründungspflichtig. Mhm. Also ich bin nicht dafür begründungspflichtig, dass ich sozusagen in das Recht eines anderen Unsinn zu reden hineingrätsche, sondern er darf ja gerne weiter Unsinn reden. Ich gestehe das auch jedem zu. Jeder darf seine Meinung so äußern, wie er das möchte. Wenn er glaubt, irgendwie Krokodile sind verzauberte Pferde, dann ist das völlig in Ordnung. Im Buch sind es Elefanten übrigens. Im Buch sind es Elefanten, genau. ist das völlig in Ordnung. Die Frage ist, muss ich dem zustimmen? Ja. Und das ist eigentlich die, wenn man so will, fast sokratische Performance, die ich da so ein bisschen versuche. Das ist auch eine Form von Rollenprosa, also auch etwas, was repräsentativ steht für etwas. Deswegen ist es auch so ein bisschen hineingegrätscht. Aber auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass man erstmal fragen kann, warum muss ich das eigentlich ernst nehmen? Warum muss ich eigentlich dir zustimmen? Weil du behauptest ja, das sei Wahrheit, das sei Wirklichkeit. Und jeder, der das verneinen würde, der sei irgendwie verblendet. Mhm. Und dafür bist du aber jetzt begründungspflichtig. Genau. Und im Prinzip ist das erstmal den anderen vollkommen ernst nehmen, finde ich. Das ist sehr lustig, wenn ich da direkt was zu sagen darf. Ich würde Ihnen vollkommen recht geben, also als auch teilnehmender und begeisterter Leser von Zorn, also nicht nur seines Buchs, sondern auch seiner alltäglichen Interventionen, zum Beispiel auf Facebook. Das sind rigorose Interventionen. Und eben auch als Fußballfan finde ich die Metapher der Grätsche sehr angemessen. Also phänomenologisch kommt einem das genauso vor. Wenn man dann aber mal fragt, was passiert denn da eigentlich, was empfinden wir eigentlich als Grätsche, dann ist das Interessante, dass Grätsche ist ja sozusagen, wenn man die Metapher mal ernst nimmt, ist ein sehr hartes Einsteigen diesseits des Fouls. Ja. Ja? Also sozusagen, es ist vollkommen regelkonform, aber so, dass man es, wenn man das Objekt einer Grätsche ist, man möchte fluchen, schimpfen, möchte eigentlich sagen, du Arsch, wie kannst du, aber man weiß genau, es ist kein Foul. Ja? Mhm. Und wenn man das jetzt mal zurück übersetzt in das, was Zorn macht, dann würde ich sagen, genau das tut er eben auch in all diesen Diskussionen. Wenn man es ernst nimmt, wenn man auch den eigenen Affekt zum Beispiel, diese Grätsche befluchen zu wollen, mal zurückstellt, er macht eigentlich das Natürlichste auf der Welt. Er nimmt deine Behauptung ernst. Mhm. Das ist schon lustig. Und das Wahnsinnige daran ist, wenn ich das so kurz dazwischen rufen darf, dass er da so eine Art von Stopp setzt und den Fluss unterbricht. Mhm. Also so eine Art von Einhalt des Nachdenkens über das, was zuvor passiert ist, ermöglicht, wenn dann denn darauf eingegangen wird. Und insofern bleibt das Bild der Grätsche ebenso wie der Ärger darüber, dass man jetzt so aus diesem Fluss gezogen wird. Und genau, wenn ich will eine Brücke noch schlagen. Ja. Das Interessante ist, wenn man das mal auflöst, diesen Spannungsbogen zwischen diesem Gefühl, da tritt einem jemand zu nahe, und wenn man anfängt, das genau anzusehen und sich zu fragen, was macht er eigentlich, dem Eingeständnis, er macht nichts Verbotenes. Wenn man das dann immerhin. Im Bild gesprochen, er hält sich an die Regeln, aber wenn man das dann weiter auflöst, merkt man, dass es ist kein einziger Regelbruch sozusagen. Im Gegenteil, er nimmt sogar die impliziten Regeln einer Behauptung extrem ernst, was aber dazu führt, und das ist sozusagen, in dieser Spannung bewegt sich alles, was er macht, nach meinem Empfinden, dass er im Grunde die impliziten Regeln des Setzens, des Behauptens super ernst nimmt, und indem er das tut, unendlich viele ungeschriebene Regeln des sozialen Umgangs bricht. Und damit zugleich auch die Unernsthaftigkeit in der Logik des geäußerten Unsinns aufdeckt. Richtig. Wenn ich mal kurz was sagen darf dazu, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass das eine Aktualisierung eines antiken Diskurses ist. Und ich habe mich gerade auf Sokrates bezogen, und ich bin sicherlich von der Haltung her nicht nur Dialektiker, sondern auch insofern Platoniker, als dass ich das, was ich da mache, im Prinzip von Platon gelernt habe. Und wenn wir mal diese sokratische Situation auf der Agora, also auf dem Marktplatz, uns vergegenwärtigen, dann haben wir immer jemanden, der als Gesprächspartner des Sokrates zunächst mal selbstverständlich davon ausgeht, dass sein Wissen gilt. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und Eugen Fink hat mal gesagt, die Philosophie beginnt dort, wo wir diese Selbstverständlichkeit in Frage stellen. Also wo wir sozusagen überhaupt erst mal entdecken, da gibt es eine Differenz, und die Philosophie beginnt. Und ich glaube, das ist sozusagen die Übersetzung von dem, was Sie gerade beide beschrieben haben, als Grätsche und auch als Irritation, beginnt mit einer Aporie, mit einer Unwegsamkeit. Da wird erstmal gesagt, Moment, das läuft so vor sich hin. Sie hatten gerade das Bild des Flusses, ja, der wird unterbrochen und eine Aporie bedeutet einfach nur, man weiß nicht, wie man über diesen reißenden Fluss mehr drüber kommt. Da kommt der Philosoph und macht mal kurz einen Punkt. Und das ist aber immer nur der Anfang der ganzen Geschichte. Das läuft dann in die Richtung, dass man Aporien auflöst. Und insofern muss ich schon gestehen, dass das, was auf Facebook passiert, häufig erstmal die Infragestellung der Selbstverständlichkeit ist. Und ich biete aber auch immer sozusagen den Weg an, dann den Weg weiterzugehen und zu zeigen, wie löse ich diese Aporie, die da auftritt, wenn ich das infrage stelle, wieder so auf, dass der andere eben auch eine Position vertreten kann, die dann stärker ist, als die er vorher vertreten hat. Ja? Das ist sozusagen eine Form der Intervention, die Frage nach sich zieht, welches Beispiel Sie einerseits setzen und ob die damit gesetzten Signale in der politischen Kommunikation von denjenigen, die dazu berufen sind, auch tatsächlich wahrgenommen, verstanden und adoptiert werden. Den Eindruck habe ich bisher noch nicht, weil sozusagen auf die populistische Praxis die gewählten Repräsentanten Insuffizienz zeigen. Das heißt, sie bringen das, wie Jan-Werner Müller kürzlich mitgeteilt hat, den Repräsentationsanspruch der Populisten, wir sind das wahre Volk, nicht auf den inhärenten Widerspruch zurück, dass dann diese Behauptung im Gegensatz zu der gewählten Form des Repräsentanten steht. Und das heißt, während es, darauf kommen wir dann gleich nochmal zurück, nur als kurzer sozusagen Hinweis, mit dem Böckenförde-Diktum, dass der freiheitliche säkularisierte Staat von Voraussetzungen abhängt, die er nicht selber garantieren kann, der hat sowas wie ein Echo in der populistischen Praxis, in welcher der Gedanke oder die Willkür, die Behauptung, repräsentativ für das Volk zu sein, so abwegig ist, wenn man das prüft, dass es mich wundert, warum diese Schwäche von den gewählten Repräsentanten bisher nicht anders adressiert wird. Ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass das, was Sie gerade gefragt haben oder gesagt haben, setzt ein bisschen voraus, dass das Ziel der ganzen Geschichte ist. Und ich würde schon sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was ich mache und zum Beispiel typisch politischer Rede. Politische Rede muss repräsentieren und muss eben auch eine bestimmte Position, einen bestimmten Gesellschaftsentwurf repräsentieren. Und wenn ich jetzt anfange, in der politischen Rede dialektische Auflösungen zu machen, dann führe ich eigentlich die politische Repräsentation ad absurdum. Das heißt, was ich hier mache, ist ja nicht irgendwie das Ziel, Politiker dazu zu erziehen, jetzt die Politik dialektisch werden zu lassen, sondern informativ einfach aufzurüsten. Ein bisschen, ne, zunächst mal uns vor allem, also die Bürger dazu zu bringen, in diesem öffentlichen Diskurs zu intervenieren auf eine Art und Weise, die dann möglicherweise, und das ist der zweite Schritt, Politiker dazu bringt zu sagen, ach guck mal, da gibt es Leute, die sind interessiert an diesem Diskurs und das kann ich jetzt auch repräsentieren. Aber das ist der zweite Schritt und nicht der erste. Und das ist eben immer die Frage, es wird kein AfD-Politiker einem CDU-Politiker auf einem Podium mit Böckenförde kommen. Mhm. Aber es werden sicherlich AfD-Sympathisanten oder auch andere Parteien, die AfD ist jetzt nicht das Feindbild der ganzen Geschichte, populistisch reden kann ja jeder, die werden das in Diskussionen verwenden. Ja? Und erstmal ist das sozusagen die Auseinandersetzung. Wogegen ich mich allerdings wehre, ist, sowas zu sagen wie, es gibt irgendwie ungeschriebene Regeln der politischen Kommunikation, die unseren Diskurs schon bestimmen. Das wäre wieder eine Voraussetzung, die ist erstmal begründungspflichtig. Und deswegen würde ich eben erstmal sagen, okay, wir akzeptieren, Politiker müssen nicht dialektisch argumentieren. Das können sie, aber sie müssen es nicht. Und es wird auch schwierig, wenn sie das, wenn sie sozusagen repräsentieren wollen und gleichzeitig auch noch logische Argumentation einsetzen wollen. das ist dann deren Aufgabe, das zu adaptieren. Aber erstmal geht es mir um uns, also um die Leute, die hier ganz normal miteinander diskutieren und denen zu zeigen, es gibt auch eine andere Art und Weise, als alles immer nur unter der Voraussetzung zu betrachten, es ist links, es ist rechts, es ist liberal, es ist immer nur politisch und jeder hat seine dogmatische Meinung und das muss eben nicht sein. Es gibt ja nun in unserem politischen Personal, in der Person der Bundeskanzlerin, eine Rednerin, aus deren rednerischer Praxis ein vorsätzlicher Widerwille gegen dialektisches Denken spricht. Also fast eine wurstige Dialektikfeindlichkeit. Es gibt eine banale Beobachtung, die mich zu diesem Befund gebracht hat, dass sie nämlich bis vor wenigen Jahren immer, wenn von der DDR die Rede war, von der ehemaligen DDR sprach, als ob es eine gegenwärtige gäbe. Aber weil diese Idee natürlich völlig abwegig ist, unvorstellbar, machte sie durch diese Leerstelle des Adjektivs diesen Widerwillen spürbar. Und dieser Widerwille, der führt, wenn man dann auch nochmal ihre Herkunft, Pfarrer, linker Pfarrer, dann auch noch aus Hamburg da in die DDR übergesiedelt, der macht auch nochmal deutlich, warum sie sich so in ein ganz anderes Fach als irgendwie eine Geisteswissenschaft oder so, sondern in die Physik und Chemie dann verlagert hat, also mehrere Kehrwenden gegenüber dem, was ihre Herkunft, die natürlich eine dialektische ist, in der Homiletik, der Predigtechnik und so weiter, da ist man da schon rhetorisch gewappneter, als es in der Praxis der heutigen Bundeskanzlerin der Fall ist. Und so ein sehr positives Bild von Pfarrhäusern nicht. Ahne den Grund. Okay. Ich möchte allerdings noch kurz einführen. Also das wäre nicht mein Begriff von Dialektik. Mein Begriff von Dialektik beschäftigt sich nicht mit den persönlichen Ansichten von Angela Merkel oder mit dem Pfarrhaus, sondern mein Begriff von Dialektik beschäftigt sich mit dem Gespräch. Das heißt, mir ist das vollkommen wurst, wo die Frau Merkel herkommt, und mir ist es vollkommen wurst, wie sie aufgewachsen ist. Mir kommt es darauf an, wie sie argumentiert. Und insofern würde ich ihre Dialektikfeindlichkeit nochmal woanders ansetzen, nämlich dort, wo sie zum Beispiel so eine Art Nutzenkalkül oder so eine Art Pragmatismus als Voraussetzung setzt. Und die Frage, die mir da zum Beispiel als Dialektiker hochkommt, ist, hat sie denn verstanden, dass sie eine Partei repräsentiert? Denn eine Partei muss eine bestimmte Position behalten. Und wenn Sie das jetzt pragmatisch betrachten, dann könnten Sie sagen, ja, um möglichst viele Leute zu ziehen, müssen wir eben auch möglichst viele Positionen repräsentieren. Aber in einem Parteienpluralismus macht das keinen Sinn. Da brauchen Sie eine Pluralität von Positionen. Und das ist eine dialektische Einsicht. Und ich würde eben die Frage stellen, ob da nicht die dialektische Einsicht in die Funktionsweise eines Parteienpluralismus fehlt. Darf ich da direkt? Das ist sehr interessant. Ich habe es ja gerade mit dem Elefanten schon bewiesen, statt des Pferdes, dass ich das Buch wirklich gelesen habe. Es war ganz aktuell und mir fällt jetzt bei dem, was du gerade sagst, komme ich auf eine Stelle in deinem Buch, wo du die populistische Rede beschreibst als eine, die sich genau dieser Repräsentation einer bestimmten Position eigentlich verweigert, durch den Anspruch, alles oder extrem viele Positionen sozusagen in sich zu vereinen, über eine Negation. Genau. Das müssen wir jetzt gar nicht so konkret fassen, aber dass das sozusagen der dialektische Trick der Populisten immer darin besteht, eben nichts Bestimmtes zu sagen, dafür stehe ich, dafür werbe ich auch meine Anhänger, aber dafür lasse ich mich auch von meinen Gegnern kritisieren zum Beispiel. Also ich mache mich sozusagen wählbar wie angreifbar, genau. Indem ich eine bestimmte Position beziehe. Genau dem entziehen sie sich, indem sie qua Negation sozusagen vieles besetzen, weil jeder ist immer gegen irgendwas und der Trick des Populisten besteht darin sozusagen so diffus zu bleiben, dass jeder, der gegen irgendwas ist, sich in mir wiederfinden kann. Also eine negative Unendlichkeit sozusagen. Ja, genau. Und das Lustige ist, dass ich jetzt gerade in deiner Beschreibung von Merkel, sozusagen der Weigerung zu repräsentieren, also im Sinne von eine wählbare wie angreifbare Position, also im unterscheidbaren und jetzt übersetzt auf die parlamentarisch-institutionelle Logik, den Unterschied von Regierung und Opposition immer schon mitzudenken, sich dem verweigert. Und das Interessante ist, wenn man sozusagen, wenn man jetzt mal von der Phänomenologie kommt, dann sind die Populisten, sind die Hetzer, die Aufwiegler. Temperamentsmäßig ist Merkel das genaue Gegenteil davon. Aber interessanterweise aus deiner Position eines Dialektikers würdest du sagen, ist ein Teil des Problems, dass sie Temperament hin oder her eigentlich in der Verweigerung, eine bestimmte Position zu beziehen, also institutionalisiert in der Großen Koalition sozusagen, eigentlich ein sanfter Spiegel dessen ist, was wir am Populismus kritisieren. Genau. Verstehe ich das richtig? Also ein sanfter Spiegel ist ein schönes Bild. Genau, also ein sanfter Spiegel, ich habe mal auch, also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass das wirklich miteinander zu vergleichen, aber in einer Diskussion letztens... Es geht erst um die Struktur. Ja, klar, um die Struktur. Und ich, also zum Beispiel, ich hatte letztens mit jemandem disputiert, der gesagt hat, jetzt ist Merkel sozusagen die letzte Bastion der liberalen Last Freiheit. Last Man Standing. Ja, last genau, Last Woman Standing. Last Man Standing. Und ich habe gesagt, naja, wir könnten es auch so drehen, dass wir es vielleicht mit einem ganz sanften, mit einer ganz sanften Form von Trumpismus zu tun haben. Wir haben es nämlich in Deutschland übrigens schon seit Schröder, also das ist nicht Merkel, die das eventuell erfunden hat, sondern das ist schon die neue rechtere SPD, Seeheimer Kreis, neoliberal und so, ja, also weg von der Gewerkschaft, abgestoßen. Aber bei Merkel findet man das eben wieder. Und ich würde schon sagen, dass das Politikverständnis, das sie da transportiert, dazu beigetragen hat, dass die ideologischen Binnendifferenzen zwischen den Parteien immer mehr geschwunden sind, was dazu führt, dass jemand, der sich nicht mehr repräsentiert sieht, in einer Fundamentalopposition endet, auch wenn es eine inhaltliche Fundamentalopposition ist, wie wir es gelernt haben von Herrn Höcke, aber es ist eine Fundamentalopposition. Und das zeigt, wie sich ein pluralistischer Diskurs in einen Diskurs verwandelt, der in einem falschen Dilemma operiert. Alles und nichts. Ja. Falschen Dilemma inwiefern? Das falsche Dilemma ist ein Fehlschluss, der sagt, ich habe Recht und weil ich Recht habe, ist, wenn du mir nicht zustimmst, liegst du falsch. Also es gibt nur ein Entweder-Oder. Es gibt keine Logik, die das mehr vermittelt. Das heißt, entweder du musst mir zustimmen oder du liegst falsch. Es gibt nur Entweder-Oder. Es gibt keine mittlere Position. Und die dialektische Position ist immer darauf hinzuweisen, zu sagen, jede Position, die von einem Alles ausgeht und jede Position, die von einem Nichts ausgeht, wird selbst widersprüchlich, wird exzessiv, landet in einem Regress, landet in einem Dogmat, in einer dogmatischen Setzung. Und deswegen ist die dialektische Vermittlung immer nicht alles. Nicht alles ist eben dann wieder die Rückkehr zum Pluralismus. Insofern könnte man schon sagen, und da würde ich dir zustimmen, Per, dass das, was wir als populistische Bewegung erleben, durchaus einen sanften Spiegel findet in dem Politikverständnis, aber eben nicht nur von Angela Merkel, sondern auch der SPD, die nach Kohl versucht hat, sozusagen Macht zu akkumulieren, indem sie Positionen eingebunden hat, die eigentlich gar keine klassischen SPD-Positionen mehr waren. Wobei, da würde ich jetzt sozusagen mal meiner Profession auszusprechen als Historiker, sagen, dass das ja immer schon genau diese Spannung ja war, die die SPD ausgemacht hat. Dass man sagen kann, eigentlich die SPD hat immer gelebt in der Spannung aus Basisbefriedigung auf der einen Seite und staatspolitischer Verantwortung auf der anderen Seite. Das geht ja im Grunde mit also man könnte es jetzt durchdeklinieren, mit Bebel los über die Revolution, über Ebert, über den Blutsond, über den Bluthund Noske, bis hin zum Godesberger Programm, die Agenda 2010, also ist Helmut Schmidt als Fleisch geworden. Also, Modernisierung und soziale Gerechtigkeit, das war die Schröder-Formel, ne, mit welcher er in seine erste Legislatur gegangen ist und erst nachdem dann die Wahl 2002 kam. Aber die erste Legislatur mit Modernisierung und Gerechtigkeit, neue Mitte und so weiter, das ist ja historisch gesehen, die gibt es ja fast gar nicht. Das ist ja nichts als Verdruss an Kohl. Ja. Die gibt es nicht. Das ist rot-grünes Projekt, vergesst es. Das ist einfach nur, wir haben Kohl satt. Schröder wird bleiben für seine zweite Legislatur und über genau die reden wir. Müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich würde dir gar nicht widersprechen, aber ich würde sagen, in anderer Hinsicht könnte man sagen, genau das haben die Sozen immer schon ausgemacht, weswegen sie von niemandem so gehasst wurden, wie die von den noch Linkeren. Während ich immer wieder versucht, meine politische Position zu bestimmen sozusagen. Und zwischenzeitlich habe ich sehr stark kokettiert mit dem Selbstbeschreibungsetikett rechter Sozialdemokrat. Natürlich auch, weil ich wusste, ich kriege Dresche von meinen Freunden. Aber ich habe eine große Sympathie für Figuren wie Helmut Schmidt zum Beispiel, was mich verbindet mit Leuten wie Armin Mohler oder so, die ja auch große Helmut Schmidt-Fans sind. Nein, ich wollte jetzt, das ist alles sehr kokett. Nein, aber man kann das in historischer Perspektive, kann man sagen, das hat die Sozialdemokratie immer schon ausgemacht. Insofern hat sie sich nicht selbst verraten. Nein, ja? Aber es gibt doch noch, glaube ich, würde ich sagen, eine Spannung, die das... Wo man schon sagen kann, es ist kein Selbstverrat, würde ich das nicht formulieren, aber ich würde schon sagen, dass die Bejahung eines Programms, das ein bestimmtes Menschenbild hat, wenn wir bei Thatcher anfangen mit, es gibt keine Gesellschaft, es gibt eigentlich nur Individuen, ja? Es gibt eigentlich nur Leute, die mit ihren eigenen Ellbogen nach oben kämpfen. Wenn wir die gesamte damit verbundene Wirtschaftspolitik anschauen, wenn eine Partei soziale Gerechtigkeit so eine Form von Ideologie adaptiert, dann adaptiert sie schon etwas, was ihr widerspricht. Und ich glaube, die Vermittlung, also es ging gar nicht darum, diesen Widerspruch jetzt zu etablieren, sondern die Vermittlung ihres ureigenen Versprechensprogramms mit dem, was sie da adaptiert hat, das führt zunächst mal dazu, dass sie wächst und dann zusammenbricht. Und das ist das, was ich interessant finde. Und das ist auch das, was sozusagen in der CDU passiert, wenn die anfängt, bestimmte Positionen zu akkumulieren, dann wächst sie zunächst und dann bricht sie zusammen. Und ich würde fast sagen, das ist ein dialektisches Missverständnis des eigenen Selbstverständnisses. Man kann sich ja gerne als Partei ändern. Aber das Problem liegt nicht darin, dass man zum Beispiel jetzt, da hast du vollkommen recht, andere Positionen mit einbindet und das dann trotzdem irgendwie mit dem Parteiprogramm verbindet, sondern das Problem liegt darin, dass man die belässt. Also dass man einerseits möchte man gerne die Partei der sozialen Gerechtigkeit sein, dann möchte man aber auch Partei der Wirtschaftseliten sein und dann möchte man auch und so weiter. Und diese Positionen, die widersprechen einander. Dann ist die Repräsentation für jemanden, der 30 Jahre lang SPD gewählt hat, nicht mehr gegeben. Und diese SPDler und die danach kommenden CDUler, die gehen zur AfD. Die sind jetzt nämlich genau da. Die sagen, die vertreten jetzt etwas, wo wir denen jetzt wieder was heimzahlen können. Das heißt, oder? Ja, klar. Das heißt, du, ich habe es ja gar nicht mal als These formuliert, aber du würdest sagen, dass, also wenn man jetzt mal idealtypisch nehmen wir A, Noske schießt Arbeiter, kommunistische Arbeiter nieder, rettet damit die Republik. Nehmen wir B, Helmut Schmidt peitscht den NATO-Doppelbeschluss durch. Beides Regierungspolitik, die, so wie du es formuliert hast, würde ich sagen, im weitesten Sinne vielleicht nicht dem Programm, aber dem Menschenbild oder dem Selbstverständnis dieser Partei widerspricht, aber nicht in so diametralem Gegensatz zur Programmatik steht wie die Agenda 2010 zum Beispiel. Also die Identifikation der SPD mit einer neoliberalen Position ist eine andere Art von Widerspruch, genau, als es, sagen wir mal, eine pragmatische, noch so harte Regierungspolitik ist. Weil genau, man kann sich immer auf so eine Art Kalkül berufen. Man kann sagen, ja, NATO-Doppelbeschluss, das ist sozusagen die weltpolitische Lage, damit wir eine bestimmte Position behaupten können, ja, das Niederschießen der Arbeiter, das hat auch damit zu tun, dass wir radikale Kommunisten haben und so weiter. Ja? Also es gibt immer einen pragmatischen Grund. Aber in der Repräsentation, im Parteiprogramm etwas zu repräsentieren, was diesem Parteiprogramm diametral widerspricht, ich würde sagen, da liegt das Problem. Also welche Folgen ergeben sich aus dieser Beobachtung für die Kandidatur von Martin Schulz? Und seine Abkehr, seine tendenzielle Abkehr von der ominösen Agenda 2010. Keine Ahnung, ich bin kein Politikberater. Aber ist das normativ gefragt oder ist es was also nein, ich bin ja kein Prophet. Das ist jetzt anders. Wir wollen jetzt auch keine Prophetien Gut. an diesem Abend und auch keine Prophezeiungen vornehmen. Wir sind hier nach wie vor im Nachtflug auf einer kleinen Renaissance des Radioprogramms von Radio 100, das vor 30 Jahren gegründet worden ist. Und am Tisch sitzen der Philosoph Daniel Pascal Zorn und der Historiker und Romanautor Berlio. Ich habe eine gewisse Zeit lang meines Lebens selber als Rhetoriklehrer gearbeitet und habe da eine Vielzahl von Karrierebeamten des öffentlichen Dienstes im Freistaat Sachsen ausgerechnet auch noch ausgebildet und hatte immer meine Mühe damit, ihnen die Logik meines insoweit großen Vorbildes Bernhard Pörksen nahezubringen, der mit dem Begriff der Findetechnik die Norm, könnte man sagen, oder das Angebot formuliert hat, dass jede Rede sich als Findetechnik im Sinne eines Gesprächs mit ihrem Adressaten befinde und darin überhaupt erst Vollkommenheit erreicht, dass sie, und zwar in einer Ernsthaftigkeit, die vorgebrachten Argumente selber prüft, Einwände, die im Publikum möglicherweise sogar personell repräsentiert sind, aufgreift. Das heißt, die Widersacher als Leuchttürme des Ernstgenommenseins aufleuchten lässt, um damit dann etwas umzuziehen. Also mit dieser Logik habe ich zum Beispiel die Bielefelder Parteitagsrede von Joschka Fischer vor dem Kosovo-Krieg analysiert, der wirklich die See, die raste und wollte ein Opfer sehen. Er hat die Stimmung mit einer solchen kämpferischen Rede geprüft. Er hat die Widersacher im Plenum, einschließlich desjenigen, der das Farbei geworfen hat, er hat sie adressiert. Sie fühlten sich ernst genommen und er hat in dieser Dialektik am Ende einen Beschluss, eine Mehrheit erreicht, die für die Grünen bis dato undenkbar gewesen ist. Und das tat er unter dem Eindruck, bei den Albright lässt grüßen, dass die ersten Takte dieser neuen Regierung unter einem unglaublichen Druck der amerikanischen Administration Clinton Albright gestanden hatte. Also right or wrong, wir werden hier jetzt intervenieren. Und ihr könnt nicht mehr nur mit einem Zahlschein oder so euch aus der Affäre stehen. Ihr seid dann dabei. Ausgerechnet zu Beginn des rot-grünen Projektes, das man auch tatsächlich nur noch in Anführungszeichen schreiben kann. Also zurück zu Bernhard Pörksen. Ist das also jetzt eine denkbare Anschlussoption an Ihr grundsätzliches Buch, hier sozusagen auch eine rednerische Praxis mitzudenken, die sich da in der Verantwortung, ihre Positionen zu begründen und nachvollziehbar zu begründen sieht? Aber da sind wir ja gerade wieder an dem Punkt, wo ich vorher schon war. Also das ist, was Sie gerade beschrieben haben, ist Rhetorik. Politische Rhetorik, die bestimmte Techniken einsetzt, das wäre so eine Form von Umarmen, ja? Also Kritiker umarmen und dadurch harmlos stellen zum Beispiel. Was ich mache, ist Dialektik oder Logik. Das heißt, ich prüfe Argumente darauf hin, ob sie Geltungsanspruch erheben können. Das kann man sicherlich sich drauf schaffen als Politiker. Die Frage ist, ob das für die politische Rede prinzipiell besonders sinnvoll ist. Das kann man sicherlich in Argumentationen, also wenn Sie konfrontiert sind als Politiker mit Menschen in einer Talkrunde, die die ganze Zeit immer wieder dasselbe benutzen, dann können Sie, das haben ja einige Politiker auch schon gemacht, darauf hinweisen, dass das so und so gemacht wird, und dann ist das eine Form von Antizipation, das ist Dialektik. Aber das, was mein Buch macht, ist erstmal keine Rhetorik. Ja, das ist das schon ganz klar. Ganz wichtig. Ja? Und das, was ich anzubieten habe, ist, das kann man einsetzen, aber man muss immer wissen, dass es nicht darum geht, möglichst viele Leute auf die eigene Position zu vereinen, sondern es geht darum, die Frage zu stellen, kann man das gut begründen? Genau. Und das ist einfach eine andere Form von Redeauseinandersetzung. Also ich würde nicht sagen, dass sich das widerspricht. Aber dann würde ich eher das Wort weitergeben an den Rhetoriker am Tisch. Der ich ja nur in unserem Rollenspiel bin. Ich bin frei, also ich glaube, Sie, Herr Hütt, verfügen über weit mehr rhetorische Bildung und rhetorisches Wissen als ich. Also in unserem, also nicht was die Praxis betrifft, aber sowas wie eine rhetorische Tradition, darauf haben Sie sich ja gerade bezogen, dass es bestimmte, also Rhetorik auch eine Technik ist, die man erlernen kann, die in einem bestimmten Verhältnis ja auch von der antiken Tradition kommt, zur Dialektik steht. Also so viel weiß ich doch, dass Aristoteles sozusagen keinen Gegensatz aus Rhetorik und es gibt gute Dialekt und es gibt schlechte. Genau. Ja, klar. So, aber ich bin da tatsächlich bestenfalls halb gebildet. Also was man vielleicht, das ist jetzt fast schon nah an der anekdotischen Evidenz, aber es gibt einen Dialog zwischen Daniel und mir, der auch mit einem gemeinsamen Projekt, was im Entstehen ist. Sie schreibt ein Buch zusammen. Ja, ja. Also wir versuchen es. Es gibt noch einen dritten, wir machen es nicht zu zweit, auch als gute Dialektiker. Gibt es eine dritte Position, aber das basiert schon auf einem Dialog, den wir seit einiger Zeit führen, der begann mal, wenn man so will, letztlich ist es immer Rollenprosa. Seine Rolle ist die des Philosophen, meine ist dann auch meiner tatsächlichen Ausbildung nach eher die des Historikers zunächst gewesen. Das heißt, wir haben da sozusagen die Rollenprosa des im weitesten Sinne, sagen wir, formal dialektisch argumentierenden versus Empiriker, der aber durchaus eine Neigung zum Philosophischen hat, so, da kann man Brücken schlagen. Und jetzt aber sozusagen unsere aktuelle Übersetzung dieser Rollenprosa ist ein sehr produktiver Austausch zwischen dem Dialektiker und dem Rhetoriker sozusagen. Mhm. Wobei ich Rhetorik tatsächlich erstmal als ein Emblem verstehen würde, gar nicht im Sinne der altehrwürdigen Technik aus der Antike kommt und die ja dann irgendwann auch nach dem Humanismus ist ja versickert. Das ist ja nicht auf uns gekommen. Also wenn wir Rhetorik in der Gegenwart hören, dann gibt es noch ein paar Pfarrhaussprösslinge und ansonsten, wie heißt der Tübinger, Walter Jens, sozusagen so, von dem ich das, ja, von dem ich nicht mehr weiß als den Blurb, den er auf Peter Weiß Ästhetik des Widerstands hinten drauf geschrieben hat. Und das ist für mich in keiner Hinsicht nachahmenswert. Alles andere als das, also wenn der Greise Jens noch nicht ganz dement umnachtet in Deutschlandfunk für sich das Adjektiv aufmüpfig braucht, dann hat das so eine Hobbithaftigkeit, eine Verzwergung. Da ist die Zipfelmütze sozusagen so stumpf geworden, dass man mit ihr wirklich nichts mehr stechen kann. Ich weiß noch, die Formel, die sogenannte Rhetorik, mit der Weiß, Jens, die Ästhetik des Widerstandes fasste, war: Herakles tritt auf den Plan und weist Odysseus in die Schranken der Poesie. Das ist ein Blurb. Das ist Rhetorik als Blurb-Technik. Das ist total uninteressant. Also deswegen, wie sagen, es gibt da gar keine Tradition, in die ich mich einreihen könnte, sondern... Aber ich muss an einen Punkt sozusagen die gemeinsame erzieherische Wirkung, die Sie auf Facebook entfalten, loben. Denn Sie haben in der Praxis dieses sozialen Netzwerkes die Begründungspflicht für Postings durchgesetzt. Wieder eingeführt. Das heißt, ja, das heißt wieder eingeführt. Also irgendwie die besinnungslose Freude daran, irgendwelchen Quatsch zu teilen, wurde unter Verdacht gestellt. Ja. Der Verdacht wurde produktiv, kaum einer macht es mehr, also jedenfalls aus dem geteilten Freundeskreis und oder zieht sich aus der Affäre, wie das bei mir durchaus manchmal auch aus Zeitgründen der Fall ist, dass ich dann irgendein originell wirkendes Zitat aus dem verlinkten Text heranziehe und das als Evidenz sozusagen für den Sinn, das zu teilen, nutze. Ja. Also diese Praxis, das ist sozusagen eine Intervention in ein vielfach geschmähtes sozusagen Konglomerat, das Facebook darstellt und die andere Pfade eröffnet als jetzt irgendeine Zensurbehörde, eine Fake-Prüfbehörde, die dann von der Redaktion von Focus vorgenommen wurde, also wirklich absurd ist. Und in dieser Begründungspflicht entsteht so etwas wie eine zivilisierende Idee, die in dem Geschäftsmodell von Zuckerberg bisher noch gar nicht gedacht ist. Ja, aber wenn ich darf. Aus meiner Sicht ist das eine Grundidee von Philosophie, zu zeigen, dass es mehr Möglichkeiten gibt. Also es ist erstmal die Erweiterung des Möglichkeitsraums. Und wenn man mal auf Facebook auf eine Art und Weise schaut und sich anschaut, was ist damit möglich, dann sieht man, es ist eine großartige Form, miteinander zu diskutieren. Es ist eine ziemlich gut funktionierende doppelte, mittlerweile doppelte Form der Kommentare. Man kann alles nachvollziehen, man kann alles nachhalten. Ja? Also es ist großartig, es ist nicht mal mehr nur ein mündlicher Dialog, sondern... Es ist auch eine Arena. Ja, aber man muss es nicht als Arena sehen, sondern man kann es erstmals eine Form von öffentlichem Raum sehen. Ich habe vorhin den Begriff Agora gebraucht, also ja, okay. Marktplatz. Ne? Ja. Man kann, über den wir uns übrigens kennengelernt haben. Über den haben wir uns kennengelernt, ja. Genau. Interessant. Und man kann es zur Arena machen, man muss aber nicht. Und das ist eigentlich die Einsicht jeder dialektischen Philosophie. Man kann, aber man muss nicht. Und bisher wurde Facebook halt so gebraucht, dass man sich so gegenseitig irgendwie Sachen drunter geschrieben hat, über die man nicht so nachgedacht hat. Und jetzt kommt halt jemand anders dahin und fragt mal nach. Und das ist in anderen Kontexten wieder, ne, also damit wird der Möglichkeitsraum dieses Rederaumes auch erschlossen. Und ich würde nicht ausschließen, dass jemand anders jetzt vielleicht wieder eine andere Art und Weise mit Facebook umzugehen erschließt. Also das meine ich halt. Das ist nicht irgendwie jetzt eine Vervollständigung, sondern es ist einfach ein anderer Umgang. Ja, also man könnte auch sagen, es ist eigentlich der viel begründungsbedürftige oder erstaunliche Fall ist ja eigentlich diese Monotonie. Ja. Wenn man mal sieht, ich würde deswegen auch gar nicht so sehr von einer Zuckerbergschen Absicht oder so sprechen. Die gibt es natürlich, wenn wir die mal ausklammern, wenn wir davon absehen, dass das wirklich ein privatwirtschaftlicher Ansatz ist, dann ist es ja erstmal ein Medium, das als solches eben qua Begriff eine fast unendliche Vielzahl von Möglichkeiten schafft. Und vor dem Hintergrund dieser Möglichkeiten ist es ja eigentlich erstaunlich bis frustrierend, wie wenige davon genutzt werden. Also die Monotonie ist eigentlich das Erklärungsbedürftige. Diese Monotonie ergibt sich allerdings in der Tat daraus, dass wenn Sie auf Facebook kommentieren und Sie sind sozusagen ein Avatar, ja, das sind ja alles Avatare von uns, die da debattieren, dann haben Sie erstmal genau das nicht, was Sie im öffentlichen Raum hätten, nämlich Leute, die Ihnen sagen, das geht nicht, das kannst du nicht sagen. So, das Internet ist auch gerade und insbesondere in den Bereichen, wo dann wirklich nur frei gesprochen wird, kann man feststellen, dass dort diese Dynamik auch einsetzt. Ja? Also da wird Unsinn geteilt, aber es nimmt fast so eine Form von organischer Selbstorganisation an. Aber es ist immer in analogen. Nee, sondern in so Foren. Ach so, ja? Also zum Beispiel in irgendwelchen. Also Prä-Social Media sozusagen. Ja, genau. Also ja, oder auch so Mail-Gruppen oder so. Also wenn man sich das anschaut und das sich selbst überlässt, dann ist das ein Hort von lauter Dogmatikern im Prinzip von der Redehandlung her, die sich gegenseitig auf die Mütze hauen. So, und die Frage ist eben, gibt es nicht auch eine andere Art und Weise, damit umzugehen? Und dass das als Intervention oder als Reingrätschen verstanden wird, das verstehe ich. Aber das hängt auch damit zusammen, dass man sich so stark daran gewöhnt hat, dass man davon ausgeht, diese sozialen Medien hätten irgendeine Form von Regelwerk. Und das würde ich eben nicht akzeptieren. Ne? Also nein, ich kann jederzeit nachfragen, sagen. Man kann du hast es jetzt wirklich du bist ja richtig stilbildend darin geworden. Also ja. Das, was Sie netterweise gerade uns beiden zugesprochen haben, das würde ich jetzt schon, die Credits würde ich Zorn jetzt erstmal überreichen wollen. Ich habe mit viel weniger Energie und viel punktueller, würde ich sagen, ganz eigene Strategien entwickelt. Und manchmal treffen die sich und wenn es gut läuft, auf eine produktive Weise ergänzen sie sich. Mhm. Also Daniel hat eine richtige Kunst draus gemacht, würde ich sagen, sozusagen als Avatar auf Facebook zu sprechen. Meine Art wäre eine ganz andere, aber das ist ja gerade der Witz. Es gibt unendlich viel mehr, die aber alle... Weil diese Monotonie sozusagen ist der Ist-Zustand, auf den wir alle stoßen, alle damit zu tun haben, diese Routinen auf welche Weise noch immer zu brechen. Das kann Ironie sein, das kann was so ganz Punktuelles sein, wie dass man zum Beispiel es bilden sich ja gerade, weil dieses Medium so stark polarisiert, sehr schnell Freund-Feind-Konstellationen, Lagerbildungen aus. Nicht? Also man hat ja ganz, das ist ja auch das Missverständnis, gegen das Daniel immer wieder anarbeitet, sozusagen schon von vornherein zu wissen, von welcher Seite die richtigen Meinungen kommen und von welcher die falschen. Man kann genau das durchbrechen durch so etwas ganz Punktuelles wie ein überraschendes Like. Also man hat jemanden zum Beispiel, mit dem man richtig eine Feindschaft kultiviert hat, mhm, über Monate und immer wieder weiß, es kommt von genau der, sag ich, der immer gleiche Widerspruch. Man gräbt sich sozusagen in ein Putt ein und den plötzlich an einer überraschenden Stelle zu liken, ist eine Monster-Irritation, die ganz eigene Wege wieder öffnet. Das ist sozusagen der Minimalfall einer Überraschung. Bei Daniel ist es sozusagen eine... Fast schon christologisch. Ja. Ja, bitte, also, würden Sie das ausführen? Das interessiert mich. Das ist Das hat was mit einem wunderbaren Satz, in welchem Sie Hölderlin sozusagen umdrehen. Und das heißt, wo das Rettende ist, wächst die Gefahr auch. Ja. Und das finde ich eine wunderbare Inspiration, die diese Dialektik auch nochmal anders wieder scharf macht. Also das Liken von unerwarteter oder für feindlich geachteter Seite eröffnet auch einen anderen Möglichkeitsraum. Ne? Also, genau. Und zwar eine Form, die Satisfaktion jetzt nicht in der duellierenden Weise, sondern in der Erweiterung des Raums, des Repertoires, des Miteinanderredens. Es ist der Minimalfall von Kontingenz, von zu zeigen, es geht auch anders. Ja. Ja, also das ist ja ein ganz zentrales Motiv deines Buchs auch sozusagen. Richtig. Also das fällt mir jetzt gerade auch noch auf. Ich glaube, dieses Buch, dass es überhaupt möglich ist, sowas nochmal zu schreiben und konfrontiert zu werden mit einer Öffentlichkeit, die interessiert daran ist, wie man mit Fehlargumentationen umgeht, hat und da wäre jetzt Sascha Lobo eigentlich ganz gut hier. Sitzen, ja. Der müsste noch hier sitzen, weil dem würde ich jetzt recht geben, würde sagen, ja, es ist eigentlich das Internet, das uns nochmal die Chance gegeben hat, diesen weißen Raum der Rede nochmal neu zu erschließen. Ja. Und jetzt haben die Trolle haben angefangen, fair enough, okay, aber dieser weiße Raum kann von uns genauso bevölkert werden. Und jetzt können wir sozusagen, und deswegen, da schließt sich Rhetorik und Dialektik und eben diese ganze neue Auseinandersetzung nochmal zusammen. Wir können diesen Internetraum benutzen, indem wir alles nebeneinander nivellieren. Fakten, Fiktionen und unsere Wirklichkeit damit entwerten. Wir können ihn aber auch anders nutzen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Chance. Und das ist eigentlich eine historische Chance für die Philosophie, nochmal neu drüber nachzudenken. Mhm. Und am Beispiel eines neuen Rederaumes drüber nachzudenken. Insofern haben wir dem Internet viel zu verdanken. Ein wunderbares Schlusswort, Daniel Pascal Zorn. Anlass dazu, dass wir uns mit Per Leo zusammen unterhalten haben, ist ihr am 11. März in den Buchhandel kommendes Buch Logik für Demokraten. Damit geht der Nachtflug und die Sendezeit von Radio 100 auf 88,4 MHz zu Ende. Vielen Dank für den Besuch, das gute Gespräch und noch einen guten Abend. Vielen Dank. Danke. Danke. Zurück. Radio 100. Nur heute und nur für diesen Tag. Auf UKW 88,4 oder im Internet unter radio100.de. Radio 100. Ja, das war sie. Der lange Tag. Radio 100 war zurück auf der 88,4. Wir bedanken uns hier von Radio 100 bei all denen, die heute ihre Sendezeit an uns abgegeben haben. Und jetzt geht's weiter hier im Programm auf der 88,4 mit BLN FM. The rails. I'm a bunch of ladies.